Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Unsere Thematik für heute, Isaaks Heirat. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuschauer im Internet. Wir lesen im 1. Mosebuch, Kapitel 24 und hier im 1. Vers. Abraham war alt und hochbetagt und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. 140 Jahre war er nun geworden. Für uns nicht ganz vorstellbar, wie das so ist, wenn man 140 ist. Er hat viel gesehen. Er hat lange gewartet. Als er 100 war, bekam er seinen Sohn. Ja, eigentlich schon mit 86 bekam er einen Sohn, aber der war eben von der Ägypterin, von Hagar, Ismael. Aber mit 100 bekam er den Isaak von Sarah, seiner Frau. Und dann, als er 120 ist, dieser Auftrag, opfere deinen Sohn Isaak. Und er ist bereit dazu. Und immer dieses Zittern, das ist ja dieses Nadelöhr, wenn er keinen Nachkommen hat, woher soll der Erlöser der Welt kommen? Er soll ja aus dieser Familie herauskommen. Bis 100 muss er warten, bis durch dieses Nadelöhr hindurch Isaak kommt. Dann, als Isaak 20 ist, soll er sterben. Aber dann, er sieht sich Gott ein anderes Opfer. Und jetzt ist Isaak 40 und wir haben noch immer ein Nadelöhr. Denn wir haben zwar jetzt Abraham und in der nächsten Generation Isaak, aber er ist noch unverheiratet. Also kann es auch noch keinen weiteren Nachkommen geben. Und Abraham möchte natürlich das noch vorher sehen und regeln, bevor er hier die Augen schließt. Und mit 140 hat er den Eindruck, das wird nicht mehr lange dauern. Es dauerte dann zwar noch 45 Jahre, aber das wusste er noch nicht. Und jetzt überlegt er hin und her. Er hätte natürlich gern schon früher Isaak verheiratet, um Nachkommen zu sehen. Aber wen? Da kannst du dich schon umschauen in Kanaan. Wen gibt's da? Und unter denen, die da in seinem Stamm, unter den Tausend da waren, da sah auch keine unter diesen Töchtern, die dazu geeignet gewesen wäre. Denn Abraham hatte ein Problem. Der Charakter Isaaks. Es war so ein sanfter junger Mann. Und zwar sanft und nachgiebig. Und jetzt konnte sich Abraham das leicht vorstellen, wenn der jetzt eine Frau bekommt, die in religiöser Hinsicht eine etwas andere Linie durchzieht, und das Sohn Isaak ist sanft, ist nachgiebig, was wird die Folge sein? Um des häuslichen Friedens willen wird er mehr und mehr auf die Linie seiner Frau hinschwenken, einfach dass Ruhe und Frieden ist. Und das ist Abrahams Sorge. Er merkt, er ist zu nachgiebig. Wenn, dann braucht er eine starke geistliche Frau und nicht eine, die ihn wegzieht von Gott. Und Abraham studiert und überlegt und dann kommt ihm ein zündender Gedanke. Er ist doch damals, als er ausgewandert ist, mit seinem Vater und der Verwandtschaft, mit der engsten Verwandtschaft, und sie sich gelöst haben von der übrigen Verwandtschaft, kamen sie ja bis Haran. Dort starb sein Vater. Und von dort ging er dann weiter mit Lot und die anderen blieben zurück. Da halbierte sich diese Sippe. Dort ist vielleicht eine. Aber er ist 140. Er ist in Kanaan. Und wo ist Haran? Das ist in Mesopotamien. Tagesreisen, noch und noch, bist du viele, viele, viele Tage unterwegs. Immer mit dem Kamel. Ich meine, mit 140, wer will das? Da bist du froh, wenn du zu Hause sitzen kannst, deine Ruhe hast und alles seinen gewohnten Gang hat. Nur nicht zu viel Veränderung. So wie ein junger Mensch nicht genug von Veränderungen bekommen kann, kann ein alter Mensch nicht genug von seinen Gewohnheiten bekommen. Und jetzt überlegt er, und jetzt steht hier in 1. Mose 24, Vers 2. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses. Auch interessant. Das steht zu dem Ältesten. Auch ein alter Mann, dieser Eliezer. Und zwar ist das der Diener, der allen seinen Gütern vorstand. Das heißt, das war sein bester Mann, sein Verwalter, seine rechte Hand. Der hat alles gemanagt, würden wir heute sagen. Nun, zudem sagt er in Vers 3, schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne. Abraham denkt schon an die Zeit, wo es ihn nicht mehr gibt. Sondern, und jetzt kommt der Auftrag, dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Ja, und der Eliezer, der überlegt und sagt dann, ja, aber in Vers 5, wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land, die Möglichkeit gibt es ja, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringest. Der Herr, der Gott des Himmels, heißt es in Vers 7, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dies Land, hier in Kanaan, dies Land will ich deinen Nachkommen geben. Und jetzt kommt die Verheißung, die Abraham dem Diener mitgibt. Dieser Gott, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nehmest. Mit diesem Versprechen zieht der los, mit 10 Kamelen, eine ganze Karawane, die sich da davon macht. Und wie muss da Abraham nachgesehen haben? Und erst Isaak, er spielt ja auch eine Rolle dabei, oder? Ist interessant, das sind zwei alte Männer und die machen sich da was aus. Und von dem Jungen ist überhaupt keine Rede. Also jung, 40 Jahre ist er alt, der Isaak. So jung eigentlich auch nicht mehr. Wir würden sagen, der ist ja schon fortgeschritten, was eine Hochzeit betrifft. Und dem ist das alles recht. Das ist das Verwunderlichste an der ganzen Geschichte. Das kommt überhaupt nicht vor. Die zwei machen sich das aus und der erfahrene Diener zieht los. Ich hätte erwartet, dass Isaak sagt, ja, da möchte ich mit, die möchte ich sehen. Nicht, dass du mit irgendjemand da daherkommst. Der bleibt zu Hause, aber er macht etwas anderes. Er kennt seinen Vater Abraham, er kennt die rechte Hand Abrahams, diesen Eliezer natürlich, durch und durch. Die zwei sind ein wunderbares Duo in Verbindung nach oben. Sie ehren den Herrn, sie achten ihn, sie beten zum Herrn. Und der Sohn vertraut der Erfahrung und der Glaubenshaltung dieser beiden. Und es ist ihm recht, dass das so durchgeführt wird. Er vertraut, weil er dem Höchsten vertraut. Aber was Isaak macht, er betet Tag für Tag, dass der Engel Gottes das so führen möge. Es heißt in Vers 10, so nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn. Schleppte also Geschenke mit. Die Kamele gingen hier nicht leichtfüßig, die waren beladen. Und er machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Das war eine Mühsal. Denn im Orient zu gehen, zu wandern, da hat es andere Temperaturen als bei uns. Ja, und schließlich kommt er an. Das wird hier in ein paar Worten geschildert. Er zog dorthin und dann ist er dort. Wie viele Wochen da vergangen sind, erfahren wir nicht. Und dann Vers 11. Und jetzt kommt eine Brunnengeschichte. Und Brunnengeschichten gibt es in der Bibel viele. Bei den Brunnen, da spielt sich's ab. Wasser. Und ob du da in der Früh hinkommst oder am Abend, du wirst an einem Brunnen unter Garantie Menschen treffen. Weil jeder muss hin zu dieser Wasserstelle. Ob Tier, ob Mensch. Vers 11 in 1. Mose 24. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Und wenn so eine Geschichte in Israel erzählt wurde vor alter Zeit, dann haben die Jungen gelauscht. Sie haben gewusst, jetzt gibt es irgendwas. Brunnen, Gestalten, Menschen, jetzt treffen welche aufeinander, jetzt spielt sich irgendetwas ab. Und was tut er? Er betet. Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch tränken. Also, dass sie das übererfüllt, den Wunsch. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Mensch sagt, gib mir zu trinken, oder ob ein Kamel etwas zu trinken haben möchte. Vor allem, wenn die tagelang, wochenlang unterwegs war. Wer weiß, ob sie immer so Wasservorräte gefunden haben unterwegs. Und ein Kamel kann ja wie kein anderes Tier unwahrscheinlich lang ohne Wasser auskommen. Aber wenn es dann Wasser gibt, dann kann es unwahrscheinlich lang trinken. Wenn also jemand sagt, ich tränke auch deine Kamele, dann muss man fast fragen, ist der ein Kamel, dass er das tun will? Denn das ist schwere Arbeit. Niemand trinkt so viel wie ein Kamel. Darum ist das ein Härtetest. Wenn das jemand sagt, ja, das ist dann eine überdrüber Frau. Das weiß er. Denn er kennt seine Kamele. Und er weiß, was die trinken. Und jetzt sagt er, wenn also eine kommt, und dann sagt, ich will deine Kamele auch tränken, ohne dass er sie darum gebeten hat. Sagt er, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Bedeutsam, dass Isaak als Diener Gottes hier von Eliezer tituliert wird, angesprochen wird, bezeichnet wird. Daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Und dann der schöne Vers 15. Und ehe er ausgeredet hatte, der ist also noch im Murmeln seines Gebetes, kommt jemand. Und die da kommen, stehen jetzt unter Beobachtung. Der sitzt da, der alte Mann, und beobachtet aufmerksam die jungen Frauen. Interessant, was in der Bibel für Geschichten stehen. beobachtet ganz genau, ob da eine heraussticht, ob eine anders ist, wie all die anderen. So, und jetzt kommt gerade eine daher. Das Erste, was ihm auffällt in Vers 16, sehr schön. Also kein Nachteil. Das Nächste, er läuft auf sie zu, sagt in Vers 17, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Und dann sagt sie, trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Denn die hat ihr gerade geholt und will jetzt wieder zurück. Und er stoppt sie gewissermaßen auf dem Heimweg. Und sie gibt ihm eilends. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, steht da in Vers 19, sagt sie noch etwas. Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Sie sagt nicht, ich will deinem Kamel auch schöpfen. Sie sagt, ich will deinen Kamelen, Plural, Mehrzahl. Wie viel hat er mit? 10 Kamele. Und sie sagt, ich will deinen Kamelen auch schöpfen. Man fragt sich, weiß die, was sie sagt? Das ist wirklich eine besondere junge Frau. Und als Eliezer das hört, ja, wenn er jünger gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich einen Meter hoch gehüpft. Aber jetzt macht er was anderes in seinem Alter, er legt sich flach nieder. Das ist einfacher für einen alten Mann. Als er sie so betrachtet, was tut sie? Vers 20, sie eilte, goss den Krug aus in die Tränke, lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte allen seinen Kamelen. Da gab es also eine Rinne, wo man Wasser hineingeben konnte, wo die Tiere wie in einem Trog trinken konnten. Und die eilt und schöpft und eilt und schöpft und eilt und schöpft und so oft sie zurückkommt, ist sie wieder leer. Weil da stehen 10 Kamele und machen nur und fertig. Die kommt kaum nach. Und die ganze Zeit beobachtet er sie. Der Mann aber betrachtete sie, heißt es in Vers 21, und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Und jetzt kommt die Belohnung. Damit hat sie nicht gerechnet, was jetzt passiert. Als nun die Kamele alle getrunken hatten, im nächsten Vers 22, nahm einen goldenen Stirnreif, das Gewicht steht sogar hier, und 2 goldene Armreifen für ihre Hände, die waren dick und schwer, das war also früher so, wie wenn es jemand ein Sparbuch übergibst, die hatten ja diese Golddinge deswegen so geschmolzen und zwar dann auch so eng, dass du es nicht runterkriegst vom Arm, damit wenn das jemand stehlen will, und das geht so schwer runter, während du schläfst, dir das rauben möchte, du wach wirst. Du hast also deinen wertvollsten Goldschatz am Körper getragen. Darum hat man das auch mitunter um den Hals geschmiedet. Bei Gold geht das einfach, braucht nicht viel Temperatur und schmilzt schon. Es wäre also so, wie wenn man heute das Sparbuch als Kette um den Hals tragen würde, so ungefähr, oder um den Arm. Und jetzt fragt er, wessen Tochter bist du? Das ist jetzt noch der springende Punkt. In dem Buch Patriarchen und Propheten steht, warum ihm dieses Mädchen so aufgefallen ist. Sie war nämlich bereitwillig, Sie war höflich, zugleich sehr tatkräftig, voller Energie, willig. Und unter all denen, die da waren, merkt er, die ist höflicher, freundlicher als all die anderen. Es war ihm aufgefallen, die hat ein herausragendes Wesen. Und deswegen ist er zu ihr und hat sie angesprochen. Weil von all denen, die er da gesehen hat, hat er schon gemerkt, die am ehesten. Und als die noch sagt, sie will die Kamele tränken, ja dann. Und jetzt sagt sie noch, aus welcher Familie sie kommt. Das ist jetzt der letzte Punkt. Zuerst merkt er, die ist besser wie die anderen. Dann macht er den Test, wirklich, sie tränkt auch die Kamele, ohne dass irgendwas gesagt wird. Und woher kommt sie? Weil dann weiß er, wie es um ihren Glauben bestellt ist. Und als er das fragt, sagt sie in Vers 24, ich bin die Tochter Petuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und diese Namen kannte Abraham auswendig. Es war die Verwandtschaft Abrahams. Und dann sagt sie, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an. Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an. Alles hat funktioniert. Alles. Durch die Bank. Und jetzt, was macht er als erstes? In Vers 27, gelobt sei der Herr, der Gott Abraham. Meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn, Nahor. Und jetzt läuft wer anderer. Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutter Hause. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Die kommt nach Hause, so schnell war sie noch nie zu Hause. Steht auf am Brunnen und da war einer. Und dann sprudelt es aus ihr nur so heraus. Und dann zeigt sie, was sie gekriegt hat. Die goldenen Geschenke. Jetzt läuft ein anderer, der Bruder. Na, der darf ihm nicht entgehen, denn wir sehen später, Laban war für solche Dinge sehr empfänglich, wenn es um materielle Güter ging. Jetzt rennt der, dass ihm der nicht entwischt. Der hat so viel Gold seiner Schwester gegeben. Der läuft also hinaus, der Laban. Es heißt in Vers 13, 30, denn als er den Stirnreif und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte, fällt euch auf, das ist das Erste, was erwähnt wird von diesem Laban. Als er dieses Gold sieht, kommt Bewegung in seine Beine. Den möchte er kennenlernen. Gold hat es da gegeben. Ja, und dann hat er auch noch gehört die Worte Rebekkas, seiner Schwester. So hat mir der Mann gesagt. Da kam er zu dem Mann und siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen. Und jetzt sagt er zu ihm, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht. Da führte er den Mann ins Haus, zäumte die Kamele ab, gab ihnen Stroh und Futter, dazu auch Wasser zu waschen, seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Denn Eliezer hatte eine starke Begleitung, damit kein Wüstenräuber auf die Idee kommt, ihm das Gold vorher abzunehmen. Und jetzt kommt noch was Überraschendes. Vers 33. Man setzte ihm Essen vor. Gastfreundschaft. Und was sagt er? Ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Habt ihr das so? Um die Wichtigkeit herauszustreichen. Zuerst will er seinen Auftrag loswerden. Dann will er erst essen. Dabei ist das ja fein, nicht? Wenn du so nach einer langen Reise unterwegs warst, das erste Mal bist du wieder in einer geordneten Umgebung, alles ist fein, jetzt können wir mal in Ruhe essen und trinken, lang genug gereist. Nein, Tempo, Tempo, Tempo. Er kann sich beherrschen, obwohl er sieht, was es da alles gibt. Er kann sich beherrschen, gibt es Wichtigere zuerst dem den Vorrang. Ja, und dann erzählt er von Abraham, was der alles hat, dass er einen Sohn hat und. Und dann erzählt er die ganze Geschichte und dann erzählt er sein Gebet und wie das war bei dem Brunnen und wie das mit Rebekka, der Schwester Labans, gelaufen ist, dass die bereit war, für die Kamele auch zu tränken und. Dass er mit seiner ganzen Geschichte fertig ist, sagt er auch noch in Vers 48, dass er Gott gelobt hat, als erstes. Und dann in Vers 49, seid ihr nun die, jetzt stellt er sie konkret vor diese Entscheidung, seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen. So sagt mir's. Eine interessante Formulierung. Er meint also, die Einwilligung, dass Rebekka mitgeht, bedeutet Freundschaft und Treue an Abraham. Eine bedeutsame Formulierung. Wenn ihr also die sein wollt, so sagt mir es. Wenn nicht, so sagt mir es auch, dass ich mich wende zur Rechten oder zur Linken. Nachdem er die ganze Geschichte erzählt hat, so jetzt seid ihr dran. Was ist jetzt? Gebt ihr sie mit oder nicht? Und was sagt der Bruder, was sagt der Vater? Vers 50, das kommt vom Herrn. Das ist eine Aussage. Darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Was braucht es noch mehr? Eindeutig, nicht? So wurde gebetet. Das Zeichen hat sich erfüllt. Und die Verwandte ist es auch noch. Das kommt vom Herrn. Und sie sagen, da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Und die Rebekka, ist die vielleicht auch noch wichtig in der ganzen Geschichte? Da haben lauter Männer jetzt entschieden. Was macht wieder Eliezer? Vers 52. Als Abrahams Knecht diese Worte hörte, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. Bis zur Erde. Und dann gibt es Geschenke. Am nächsten Morgen, nachdem gegessen und getrunken wurde, wird Rebekka gefragt, denn Eliezer drängt zur Eile. Denn er weiß, Isaak, Abraham, die sitzen schon ganz nervös zu Hause, im fernen Kanaan. Die können es nicht erwarten, bis sie zurückkommen. Und Eliezer wird gesagt, jetzt bleiben wir mal da und jetzt machen wir mal Abschiedszeremonien und einige Tage können wir jetzt schon verstreichen lassen. Der sagt, jetzt ziehen wir los. Am nächsten Morgen. Am Abend ist er angekommen, am nächsten Morgen will er gehen. So, und jetzt, Vers 57, wie Sie merken, der hat es eilig. Wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Eine Nacht hat sie drüber geschlafen. Und sie sagt, ja, ich will es. Und damit ist die Sache erledigt. auch sie hat erkannt, das ist vom Herrn. Ja, und dann ziehen sie los. Die Rebekka kriegt noch jemand mit, ihre Amme. Und das war's. Am Vorabend hat Eliezer noch allerhand ausgeteilt in Vers 53. Danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. Denn damals war es üblich, und das war das Wertvolle, wenn ein Mann Töchter hatte. Die Töchter kann er hochpreisig verkaufen. Das heißt, du musst die richtig gehend erwerben. Und das sieht man hier, wie das hier vor sich geht. Als Rebekka bereit ist zu gehen, dann erfahren wir, kommt noch jemand mit, Vers 61, so machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden. Und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen, wie es Lotta übersetzt hat. Und die schauen hinten nach. So schnell kann man eine Tochter verlieren. Am Abend war sie noch da, am Morgen geht sie schon. Das kommt vom Herrn. Das war dazwischen. Was macht der Isaak inzwischen? Vers 63. Er war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend. Er möchte ganz allein sein, nicht irgendwo bei den Zelten. Er möchte aber laut beten. Darum geht er aufs Feld hinaus, wo er allein ist. Was wird er gebetet haben? Welches Thema hat ihn interessiert? Natürlich diese Reise Eliezers, dass der Herr das führt. Und wenn die jetzt zurückkommen, zählt für Isaak eins, als er die Karawane kommen sieht. Was macht er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viele Personen kommen zurück? Und dann merkt er, es sind mehr geworden, als weggegangen sind. Pah! Das ist interessant. Dann sieht Rebekka, da ist ein einzelner Mann auf dem Feld. Jetzt fragt sie den Eliezer, wie ist das? Wer kommt da daher auf uns zu? Das ist der Sohn meines Herrn. Da heißt es am Ende von Vers 65, da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Das ist auch bedeutsam. In den meisten Filmen heute würde man sagen, und als sie ihn sah, enthüllte sie sich. Aber die verhüllte sich. Bedeutsam. Und dann, der Isaak sieht also nicht, wie die im Gesicht aussieht. Und dann erzählt der Knecht die ganze Geschichte. Die dürften an diesem Abend etwas länger aufgeblieben sein. Der hat alles erzählt. Und dann, Vers 67, da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter, die zuvor gestorben war. Was erfahren wir an Lehren für uns heute über diese Geschichte, die sich vor fast 4000 Jahren zugetragen hat? Und das Seltsame ist, wenn man das so durchliest in der Bibel, jetzt wird zuerst das geschildert am Brunnen, wie das alles war, was der betet, was er denkt, was er überlegt, was die Rebekka alles tut, dann kommt er ins Haus dort und dann wird die ganze Geschichte noch einmal erzählt, weil sie so bedeutsam ist, wie Gott führt, dass alle nachfolgenden Geschlechter, diese Geschichte kannten, und das kannten alle in Israel auswendig. Jedes Kind hat von klein auf diese Geschichte erzählt bekommen. In dem Buch Patriarchen und Propheten sind danach, nach diesem Vers, wo Isaak die Rebekka nimmt und sie liebgewinnt, folgende Gedanken berichtet. Und die sind hochinteressant. Da steht, dass Abraham so die Ehen betrachtet hat, die Auswirkungen der Ehen. Er hat gesehen, was rausgekommen ist bei der Verbindung, von seiner Verbindung mit Hagar, der Ismael, wie der dann ins heiratsfähige Alter kam, wie die Hagar für ihn Frauen genommen hat, Ungläubige, versteht sich, weil sie selber aus einer götzendienerischen Verwandtschaft aus Ägypten kam. Und diese Frauen samt Hagar, die Frauen Ismaels, war ja Abrahams Sohn. Und diese Frauen Ismaels und die Mutter Ismaels und die Verwandten dazu, die bauten eine Mauer auf um Ismael, da konnte Abraham nicht durch. Er wurde ihm entfremdet, geistlich. Und es heißt dann von diesem Ismael in 1. Mose 16, Vers 12, seine Hand war wieder jedermann, also gegen jedermann, und jedermanns Hand gegen ihn, wurde so ein Räuberhäuptling in der Wüste. Aber gegen Ende seines Lebens hat es begriffen. Aber seine Nachkommen, die waren schon auf der Linie. Und bis heute gibt es Schwierigkeiten zwischen den Nachkommen Ismaels und den Nachkommen Isaaks und Jakobs, der dann Israel genannt wurde. Also hier hat Abraham gesehen, was das für Auswirkungen hatte. Ismael und seine Nachkommen, sie gingen in die falsche Richtung, geistlich gesehen, in Bezug auf Gott. Dann hat Abraham beobachtet, was Lot für eine Frau hat. Auf Seite 151 in dem Buch Patriarchen und Propheten steht ein Satz. Lots Frau war ein selbstsüchtiges, ungläubiges Menschenkind. Selbstsüchtig, ungläubig. Sie beredete ihren Mann so lange, bis er sich von Abraham trennte. Interessant. Weil wir erfahren ja in der Bibel, dass sich die Herden stritten, das heißt die Hirten von den Herden, bei dem Brunnen. Und sie hat das hineingebracht. Und dann hat Abraham gesagt, willst du dorthin oder dahin? Und sie wollte nach Sodom. Jetzt hat Lots Heirat von dieser ungläubigen Frau und seine Wahl, dann weil sie nach Sodom wollte, hat sein ganzes zukünftiges Schicksal und das seiner Nachkommen beeinflusst. Die Wahl eines Ehepartners ist nicht irgendetwas. Seite 152 in diesem Buch heißt es, eine Ehe kann nur dann gut gehen, wenn zwischen den Partnern weitgehend Übereinstimmung besteht. Und zwar in den wesentlichsten Punkten, die es gibt im Leben. Und der Glaube, es ist ein Herzstück einer Verbindung. Und wenn für einen Zweiten der Herr nicht im Mittelpunkt steht, ja, dann wird er bewusst, unbewusst den anderen wegziehen, weil er einem anderen Herrn untersteht. Die Bibel rät darum dringend ab von einer Ehe, einer Heirat zwischen Christen und solchen, die das nicht verstehen, weil die Harmonie einfach ständig gefährdet ist. Bedeutsam ist, dass Isaak seinem Vater, dem Verwalter seines Vaters, hier die Wahl überlassen hat, weil er gewusst hat, die leben mit Gott. Und obwohl man hier merkt, dass die Älteren, die Jüngeren beraten, wird doch der junge Mensch, der die Hochzeit schließt, selber gefragt, willst du? Und wenn er nicht wollte, dann geschah es nicht. Aber es gab eine Beratung, nicht eine diktatorische Bestimmung, eine Empfehlung. Und nur wenn der junge Mensch eingewilligt hat, dann kam es auch dazu. Rebekka wurde gefragt. Für uns passt, sagte Laban und Betuel. Wie ist es mit dir? Willst du mit diesem Manne ziehen? Wenn sie gesagt hätte, nein, wäre nichts gewesen. Wenn man das so mit heute vergleicht. Isaac war 40 und ließ sich beraten. Die Wahl eines Ehepartners, was so etwas Entscheidendes ist. Da pflanzen sich die jungen Leute auf, sagen, da brauche ich niemanden, ich bin reif und. Ich weiß schon, was ich tue. Ja, das sieht man dann eh eine Weile später. Warum war Isaak in dieser Haltung? Er hatte von seinem Vater gelernt, aus Liebe zu gehorchen. Er hatte eins verstanden. Alles, was Gott uns empfiehlt, geschieht aus Liebe zu unserem Wohl. Und Abraham hat das so weitergegeben. Wenn ich dir sage, so und so, es geschieht aus Liebe zu deinem Wohl. Und daraus kam das Segen. Wahre Liebe, echte Liebe, die wahre Liebe mit H geschrieben, die hat einen hohen, heiligen Ursprung, heißt es hier auf Seite 153. Und sie ist in ihrem Wesen ganz verschieden von jener Liebe, dieser Erotik, die aus dem Triebleben erwacht und bei Bewährungsproben ebenso schnell wieder verschwindet. Es ist schön, wenn ein junger Mensch bei seinen Eltern sieht, wie das Vertrauen zum Schöpfer des Universums sich entfaltet. Aus Liebe gehorsam sein. Und das ist das Wesentlichste, was man weitergeben kann. Und die jungen Menschen, wenn sie sich raten lassen, wird ihnen so manches Leid erspart bleiben. Es ist bedeutsam, mit wem man sich verbindet. Höchst bedeutsam. Das weiß der Feind auch. Darum, wenn's irgendwo entscheidend ist, auf den Höchsten zu hören und auf den Rat erfahrener Menschen, weiser Menschen, die mit Gott leben, dann in diesem Fall. Wie schön, dass Gott das so eingerichtet hat. Wer darauf hört, wird gesegnet sein. Amen. Unser großer Gott, es ist immer wertvoll, dir zu vertrauen. Es ist immer wertvoll, auf dich zu hören. Es ist immer wertvoll, dir zu gehorchen. Und immer dann, wenn wir misstrauisch sind, dann geht's daneben. Wenn wir dir gegenüber misstrauen, du bist die Liebe. Niemand liebt uns wie du. Niemand gibt so weise Tipps wie du. Oh, danke, Herr, dass du uns immer noch so geduldig trägst, obwohl wir Jahr um Jahr, Tag um Tag immer wieder neu dir misstrauen. Denn jedes Sündigen kommt aus Misstrauen. Es wundert, dass du noch immer mit uns handeln willst, dich noch mit uns beschäftigst, mit uns dich noch abgibst, wo wir so oft daneben handeln. Aber wer dir vertraut, der ist gesegnet. Darum ist es so ein schönes Bild, dass wenn du kommst, Hochzeit gefeiert wird, weil die, die dir vertrauen, mit dir getraut werden, wenn du kommst. Dieses Bild zeichnest du, ein Bild der Liebe. Hab Dank, dass du uns liebst und kommst, um uns zu holen.